Das Genauigkeitsprinzip. Oder Wer weiß wann? Hörspiel von Mercy Cahan. Aus dem Amerikanischen von Mariana Lecki. Regie Klaus Wirbitzki. Okay, was haben wir bis jetzt? Ein Ritual, das sich vor 150 Jahren großer Beliebtheit erfreute, war die sogenannte Verabredung. Diese beinhaltete erstens ein gemeinsames Abendessen, ein Dinner, bestehend aus Huhn, Bratkartoffeln, Brokkoli und Apfelkuchen. Und zweitens den Besuch einer kulturellen Veranstaltung, wie beispielsweise einem öffentlichen Konzert. Das Essen klingt ja widerlich. Ich weiß. Sowas lief unter ausgewogener Ernährung. Weiter? Zu sexuellen Handlungen kam es für gewöhnlich nach der zweiten oder dritten Verabredung. Allerdings sind auch Fälle bekannt, in denen zu diesem Zweck auf das Dinner und die anschließende Kulturveranstaltung verzichtet wurde. Diese Verabredungen waren die sogenannten One-Night-Stands. Soll das heißen, dass Sie es im Stehen gemacht haben? One-Night-Stand ist ein alter Begriff aus dem Showgeschäft. Das muss aber in eine Fußnote. Ich habe schon viel zu viele Fußnoten. Wie wäre es dann mit einem Abschnitt über Beischlafpositionen im 20. Jahrhundert? Hör mal, du bist auf Abschrift programmiert, du bist nicht mein Lektor. Ich dachte, das hier wäre ein Job mit Aufstiegschancen. Falsch jedoch. Chloe, Adam auf Bildschirm 1. Sag ihm, ich bin beschäftigt. Er sagt, es sei sehr wichtig. Also gut, fahr ihn hoch. Hallo Chloe, tut mir leid. Adam, du kennst meinen Zeitplan. Jawohl, 7:30 bis 8 Bodyshaping, 8 bis 9 meditieren, 9 bis 5 dein Buch über Manien im 20. Jahrhundert. Du weißt doch, wie viele Jahre ich noch habe. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich bin mitten in einem Kapitel. Ich wollte dich schon gestern Nacht anrufen, aber ich weiß ja, wie kostbar... Komm zur Sache. Erinnerst du dich an Frederick Meyersburg? Frederick, der Deutsche? Groovy Freddy! Groovy Freddy, er war in der Stadt und wollte unbedingt mit mir essen gehen, in diesem neuen Kohlehydratrestaurant am Union Square. Frederick will immer dahin gehen, wo es besonders trendy ist. Warum erzählst du mir das? Chloe, hör mir zu. Ich bin 7:45 in dieses Restaurant gekommen. Frederick war schon da und er hat noch reicher und selbstgefälliger ausgesehen als früher. Wenn du ihn so bekloppt findest, warum triffst du dich dann immer wieder mit ihm? Er ist dermaßen bekloppt, dass ich nicht mal Nein sagen kann. Adam, ich plaudere für dein Leben gern mit dir, aber... Genau darum geht's ja, Chloe. Das Leben. Wir glauben zu wissen, wie es funktioniert. Besser gesagt, wann es zu Ende ist. Was soll das, Adam? Tod. Unerwarteter und plötzlicher Tod. Wenn du dich nicht klar ausdrücken kannst. Auf Wiedersehen. Hör mir einfach zu. Ich kam 7:45 in dieses Restaurant. Adam! Wusste ich's doch. Immer noch dieses unsägliche, verlauste Sportjackett. Hallo, Frederick. Oh, muss gar nicht in die Karte gucken. Ich habe schon mit dem Chef gesprochen. Wir nehmen Spinat als Vorspeise und dann Kartoffelbrei. Kartoffelbrei als Hauptgang? Na, jetzt erzähl mir nicht, dass du deine Proteine immer noch nicht getrennt zu dir nimmst. Meine Güte, Adam, du als Mitläufer. Wann läufst du eigentlich ab? Mit 64. Armes Kerlchen. Ich mach's noch bis 92. Ich weiß, Frederik. Ja, dann lass mal hören, was ist denn hier so los? Wo? In Manhattan natürlich. Was geht ab? Was abgeht? Na, jetzt tu doch nicht so. Ich bin ein ganz gewöhnlicher, altmodischer Elektrofritze, Frederik. Wenn eine Lady in Brooklyn das Modem kaputt geht, fahre ich hin und mache es wieder heile. Modems? Wer benutzt denn heutzutage noch Modems? Nicht jeder ist verrückt danach, sich neuroelektronische Implantate ins Gehirn pflanzen zu lassen. Mein lieber Adam, ein Nostalgiker bist du ja immer gewesen, aber jetzt redest du daher wie ein verbiesteter Bohemian. Alles nichtssagende Etiketten. Etiketten sind das A und O. Weißt du, wie viel Geld ich damit mache? Ziemlich viel, nehme ich an. Oh ja, 3-mal darfst du raten. Hast du mir das letzte Mal schon erzählt, 5 Millionen im Jahr? 5 Millionen? Das war gestern. Rate mal, was sie mir heute zahlen. Weißt du, was hier besonders trendy ist? Nicht über Geld zu sprechen. Ah, tatsächlich? Ja, man macht sich unmöglich, wenn man über Geld redet. Warum? Man nennt es das neue Klassenbewusstsein. Das neue Klassenbewusstsein? Ja, im Gegensatz zum alten Klassenbewusstsein. Sehr witzig. Da kommt der Spinat. Schön. Friedrich ist also ein unsensibler Materialist. Warum muss ich das wissen? Gleich. Wir waren gerade beim Kartoffelbrei. Dieser Hauch, diese Andeutung von Zitronengas. Vorzüglich, nicht? Nein. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Gegrillte Rippchen. Ich bitte dich, das ist doch was für Shortlifer. In New York essen auch Midlifer gegrillte Rippchen. New York scheint die einzige Weltstadt zu sein, die noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Warum sollte es auch, wenn es im letzten so viele wunderbare Dinge gab? Ich sag's ja, Nostalgiker. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie großartig es in dieser Stadt war um 1950? Man nahm den Lunch in der Oyster Bar am Grand Central, ging nachmittags ins Kino, Marlon Brando, Rod Steiger, Lee G. Cobb on the Waterfront. Und abends saß man im Five-Spot und hörte Billie Holiday zu. Nie von dem gehört. Natürlich nicht. Weil dann Leute wie du aufgetaucht sind, Frederick, mit ihrer Versessenheit auf alles, was neu ist. Alles musste neu sein im neuen Millennium. Auf Teufel komm raus. Ich bin kein Trendsetter, Adam. Ich analysiere Trends. Trends, Etiketten, Lifestyles, das ist alles scheiße und das weißt du auch. Was ist denn mit deinen ganzen Bars und Restaurants passiert? Das Five-Spot ist jetzt eine Multivitamin-Bar. Und irgendeine höhere Gewalt hat beschlossen, dass Konzerte und Kinofilme Zeitverschwendung sind. Es gibt keine höhere Gewalt. Ich weiß. Aber Marktforschung. Die Shortlifer können keinen Moment stillsitzen. Die Midlifer jagen permanent ihren sinnstiftenden Erfahrungen hinterher und können es sich nicht leisten, einfach mal Spaß zu haben. Und die Longlifer auch nicht, die sind mit ihren Umschulungen alle 10 Jahre beschäftigt. Zeig mir einen einzigen, der mit seinem Jahrhundert unzufrieden ist, und ich zeig dir einen Verlierer im Spiel des Lebens, mein Lieber. Hast du jemals einen Buster Keaton-Film gesehen, Frederick? Nee. Schon mal was von Kurt Weill gehört? Kurt Weill was? Kennst du die Bücher von Salman Rushdie? Ist er angesagt? War er mal. Und was macht die Liebe? Bestens. Und bei dir? Na, ich hab da sowas laufen. Shortlifer-Girls sind am angenehmsten. Hängen sich nicht so an dich ran. Hm? Aha. Was soll man machen? Die Midlifer nehmen das Leben viel zu ernst. Die mit ihrem Run auf tiefschürfende Erfahrungen. Ich habe noch nicht eine Midlifer-Frau erlebt, die gut im Bett war. Und von Longlifern lasse ich die Finger, du weißt ja, bis in alle Ewigkeit. Burt Lancaster, Deborah Kerr, Frank Sinatra, bester Nebendarsteller 1953. Frederick, alles in Ordnung mit dir? Alles wunderbar. Nichts ist wunderbar. Sie sind ernsthaft krank. Frederick, der Mikrochip in deinem Schlips meint, dass du ernsthaft krank bist. Ich fühle mich sehr gut. Du siehst irgendwie grünlich aus. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Mein Arm. Alarmstufe rot. Mein Arm ist taub. Hier, trink ein Glas Wasser. Wasser nützt nichts. Wasser. Gib mir was. Sie sind kollabiert. Sie Frederick, Frederick, eines Kollapses. Bitte ruf doch jemand einen Arzt. Ist bereits erledigt. Innerhalb von Sekunden, Chloe. Er ist einfach vornüber gefallen. Hätte nicht viel gefehlt und er wäre mit dem Gesicht im Kartoffelbrei gelandet. Was war denn mit ihm los? Er ist gewissermaßen tot umgefallen. Das kann nicht sein. Er ist ein Longlifer. Ich weiß. Frederick war 50, wie ich. Der Notarzt kam zu spät, Herzinfarkt. Longlifer können gar nicht so früh sterben. Auch nicht an einem Herzinfarkt. Der schon. Einer der Sanitäter hat sich Frederiks Ausweis angesehen. Als er sein Verfallsdatum sah, 2141, hat er gepfiffen. Wie? Gepfiffen? Er legte seine Lippen aufeinander und blies. Aus Erstaunen, Fassungslosigkeit, Unglauben. Und Frederiks Ausweis war bestimmt nicht gefälscht? Frederick war vielleicht oberflächlich, albern und anmaßend, aber er war vollkommen ehrlich. Und jetzt ist er weg. Frederick Myers-Burke hat den Planeten verlassen, und zwar 46 Jahre zu früh. Adam, bitte. Ich kriege Kopfschmerzen. Chloe, das ist noch nicht alles. Als ich aus dem Restaurant gegangen war, bin ich stundenlang durch die Gegend gelaufen. Um 2 Uhr morgens kam ich in die irische Teestube an der Ecke Bleecker Cornelia. Und da sah ich sie. Wen? Nicki Minetta. Wen? Nicki Minetta. Here it comes. Nicki? Nicki Minetta? Was? Hä? Muss ich dich kennen? Adam Winters. Ich habe vor 4 Jahren die Webpage für deine Beerdigung gestaltet. Stimmt, ja. Die war geil. Super Gedicht hast du für mich geschrieben. Wart mal. Nie prahle tot? Das war nicht von mir. Hast aber gesagt, es wäre von dir. Nein, ganz sicher nicht. Das ist unglaublich berühmt. Niki, was machst du hier? Ich hänge so ab. Weißt du, ich bin wirklich erstaunt, dich zu sehen. Du warst 28, du solltest seit 4 Jahren tot sein. Sag bloß. Seit ich klein bin, muss ich mir das anhören. Nichts zu machen, Niki. Du hast so eine Blutkrankheit. Deine weißen Dingens, na, Blutkörperchen sind halt nicht genug von da. Du machst das nicht mehr lange und so. Ich mein, guck mich an, Adam. Ich bin 32 und diese Blutkörperchen, Alter, die kommen mir aus den Ohren raus. Erstaunlich. Klar, erstaunlich. Abgefahrenes Lied, was? Erinnert an James Joyce. Macht der Solo oder mit Band? Der macht gar nichts mehr. Niki, haben die Ärzte dir erklärt, warum sie sich bei dir geirrt haben? Die wollen doch davon gar nichts hören. Vor 4 Jahren, weißt du, da habe ich mich auf den Tod eingestellt. Ich habe alles weggegeben, alles. Meine Motorroller, meine ganzen DCDs, meine Fruchtpresse, meine Katze, mein mietenkontrolliertes Apartment. Ich sag dir was, wenn du ein Shortlifer bist und dein Verfallsdatum ist abgelaufen und so, dann kennt dich kein Arsch mehr. Aber du kannst doch neue Freunde finden. Wen denn? Die Shortlifer, ich meine, die haben ihr eigenes superschnelles Leben. Die Midlifer wollen nichts mit mir zu tun haben. Die denken, ich bin blöd und so. Und die Longlifer, die sind total beschäftigt mit ihrem Selbstverwirklichungszeugs. Freu dich doch, du hast 4 Jahre mehr gehabt. Und wer weiß, wie viele du noch erlebst. Komm runter, Alter, ich bin doch überhaupt nicht... Ja? Naja, vorbereitet halt. Ich kann nicht kochen. Ich bin auch nicht gebildet und so. Meine Konzentrationsfähigkeit ist 4 Minuten Maximum. Und alleine bin ich auch und das ist nicht besonders geil. Kann ich mir vorstellen. Nein, es ist, weißt du, halt so total, weißt du? Ja, ich weiß. Hey, jetzt guck doch nicht so betröppelt. Ich starb ja bald. Ist halt nur eine Verspätung. Was sagst du jetzt? Frederik, ein Longlifer, stirbt mit 50, also viel zu früh. Niki, Shortlifer, ist quietschfidel 4 Jahre nach ihrem prognostizierten Todestag. Okay, du bist auf 2 Anomalien gestoßen. 2 Anomalien innerhalb von 6 Stunden. Das ist doch ein bisschen mehr als bloßer Zufall. Die Genetiker prüfen alles 2-mal. Das gesamte Leben einer Person hängt von ihrem Verfallsdatum ab. Frederik Meyersberg und Niki Minetta sind beim selben Genetiker gewesen. Woher weißt du das? Der Stempel auf Frederiks Ausweis und Niki erwähnte die Ranga-Klinik. Die Ranga-Klinik? Sanjay Ranga? Beruhige dich. Adam, das ist mein Genetiker. Meiner auch. Ich kenne Sanjay seit Jahren. Als ich gestern nach Hause kam, habe ich ihn gleich angerufen. Er ist immer lange auf. Was hat er gesagt? Ich gehe jetzt zu ihm in die Klinik. Du musst mitkommen. Nein, keine Zeit. Chloe, vielleicht hast du viel mehr Zeit, als du dir vorstellen kannst. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Zeit? Das ist alles relativ. Trotzdem, ich habe einen ziemlich straffen Zeitplan. Man sollte das Leben nicht in Stundenpläne zwängen. Ich bin ein Midlifer. Was du nicht sagst. Eigentlich sollte ich euch das hier nicht zeigen. Es ist streng vertraulich. Was ist das? Die DNA-Analysen von den Leuten, die Adam gestern getroffen hat. Zeig her. Frederik Meyersburg. Lebensdauer 92 Jahre. Niki Minetta. Lebensdauer 28 Jahre. Ich habe die hier insgesamt 3-mal durchgecheckt. Warum ist Frederik dann tot? Und Niki nicht? Ein bedauerlicher Fehler. Ein Stäubchen auf dem Mikrochip vielleicht. Einer aus 1 Million. Wohl eher 2 aus 1 Million. Und ist das nicht ein merkwürdiger Zufall, dass ich die beiden einzigen bedauerlichen Fehler aus 1 Million an einem einzigen Abend treffe? Und dass die beiden einzigen bedauerlichen Fehler aus 1 Million genau diese Klinik hier konsultiert haben? Nicht nur diese. Was? Mehr kann ich euch nicht sagen. Hast du von anderen unerwarteten Todesfällen gehört? Das habe ich nicht gesagt. Oh doch. Was hast du? Du musst uns die Wahrheit sagen, Sanjay. Es hat immer wieder Gerüchte gegeben, dass die genetischen Prognosen nicht so unfehlbar seien, wie wir immer denken. Ich bin dem nachgegangen, habe Kollegen in anderen Ländern kontaktiert. Verlässliche Leute. Wir haben uns ausgetauscht. Und? Wollt ihr das wirklich hören? Ja. Nur red schon. Bisher sind weltweit 4.000 unerwartete Todesfälle aktenkundig. 4.000? 4.000? Hier, bitte, seht euch das an. 900 Mid-Lifer und 3.100 Long-Lifer sind vorzeitig verstorben. Auf der anderen Seite sind hier insgesamt 720 Short-Lifer längst überfällig. 24 in Kanada, einer in Barbados, 820 ja, in Indien. Ja, es gibt aber keine Verbindung zwischen den einzelnen Fällen. Völlig zusammenhanglos, das 12 Ganze. 12 in Neuseeland, 84 in Italien. Und seit gestern gibt es einen weiteren in New York City. 4001. Und kein Ende in Sicht. Ich komme mir vor wie ein Racheengel. Sanja, das hier ist ernst. Wie auch immer, wir sollten nicht in Panik geraten. Natürlich sollten wir in Panik geraten, Sanja. Überleg mal, was das hier bedeutet. Wenn keiner mehr weiß, wann er stirbt. Also bitte, könntest du damit aufhören? Seit ich ein Kind bin, weiß ich, wann ich sterben werde. Und ich habe von Anfang an jedes Jahr meines Lebens perfekt durchgeplant. Mit 20 habe ich Reiseberichte geschrieben. Auf einem Kamel durch die schottischen Highlands. Wochenendtrips zum Mars. Das war verrückt, aber ich war gut. Ich habe ein kleines Vermögen verdient. Mit 30 habe ich politische Analysen verfasst. Ich war überzeugt, dass es um 2050 einen neuen Kennedy im Weißen Haus geben würde. Und ich hatte recht. Ich war überzeugt, dass Großbritannien eine Allianz mit den USA und Kanada bilden würde. Und ich hatte recht. Ich war überzeugt, dass Japan früher oder später wieder shintoistisch werden würde. Und ich hatte recht. Du hast immer recht, Chloe. Ja, und jetzt bin ich mitten in einem neuen Buch. Kulturhistorischer Streifzug durch das 20. Jahrhundert. Alles ist auf dem Weg. Das Buch, das Video, die DCD-ROM, mein ganzes multimediales Vermächtnis. Jetzt willst du mir sagen, dass ich vielleicht nicht mal mehr 7 Jahre habe, die ich noch brauche, um das alles zu Ende zu bringen. Vielleicht hast du mehr als 7 Jahre. Aber sicher, das bist du nicht. Wir geben alle viel zu viel auf Sicherheit. Es gibt andere Dinge, die viel wichtiger sind. Die interessieren aber keinen. Alles hängt davon ab, wann wir sterben. Was heißt denn das? Mein Gott. Da kommt was. Das sehe ich. Was hat das zu bedeuten? Die unerwarteten Todesfälle. Die Zahl ist weiter gestiegen. Sondern das sind ja jetzt... Wie viele? Nein, das gibt's ja wohl nicht. 47, 48, 9, 50! Du musst das veröffentlichen, Sanja. Auf keinen Fall. Niemand darf davon erfahren. Was ist mit all den Leuten da draußen, die mit falschen Verpassdaten durchs Leben gehen? Die Öffentlichkeit hat ein Recht, das zu erfahren. Denk doch nur mal eine Minute an die Konsequenzen. In jeder Stadt wird es zu Ausschreitungen kommen. Durch die fälligen Versicherungssummen wird das gesamte Gesundheitswesen bankrott gehen. Die ganze Börse könnte zusammenbrechen. Trotzdem... Wir haben eine moralische Verantwortung. Na gut, bitte, bitte. Tut euch keinen Zwang an. Tötet mich. Niemand will dich töten, Sanjay. So. Eigentlich wollte ich euch das hier nicht zeigen. Seit ich angefangen habe, diese ominösen Todesfälle aufzulisten, erscheint jeden Morgen die gleiche Nachricht auf dem Computer. Hier, hört euch das an. Ein guter Rat. Hör auf, solange du noch kannst. Wenn irgendjemand davon erfährt... Wir wissen, wo wir dich finden. Von wem ist denn das? Ja, wenn ich das wüsste. Keine Sorge, ich krieg das raus. Ja, ihr dann kriegt das raus. Wer immer das war, er hat seine Daten hervorragend gesichert. Sobald man die Spur zurückverfolgen will, schaltet sich der Computer aus. Jetzt wisst ihr, warum das hier unter uns bleiben muss. Na gut. Behandeln wir das Ganze mit Diskretion. Diskretion? Ihr müsst mir versprechen, nicht ein einziges Sterbenswort darüber zu verlieren. Ich muss es aber wenigstens Niki erzählen. Der Shortlifer Niki? Sie kann sich nicht erklären, warum sie nicht tot ist. Sie steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und was ist mit Igor? Der Violinist? Ja, ich mache gerade einen Kochkurs bei ihm. Aschkenasische Küche. Igor ist ein Longlifer. Er meint, er hat alle Zeit der Welt. Bitte, du darfst es Igor nicht sagen. Er wird es dem gesamten Streichquartett erzählen. Das Streichquartett erzählt es dann dem Bridge Club. Und der Bridge Club erzählt es brühwarm allen Chiropraktikern in ganz New York. Sanjay hat recht. Chloe, kein Wort zu Igor. Igor, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Behalt die Pancakes im Auge. Ich habe die Pancakes im Auge. Ach ja? Der linke hätte aber schon vor 2 Minuten gewendet werden müssen. Normale Menschen haben Mikrochips in ihren Pfannen, die sie ans Wenden erinnern. Ich bin aber nicht normale Menschen. Ein Koch muss in der Gegenwart leben. Ich habe wirklich beunruhigende Nachrichten. Vergiss die Nachrichten. Behalt die Pancakes im Auge. Igor. Versprich mir, mit niemandem darüber zu reden. Hm. Und worüber verspreche ich, mit niemandem zu reden? Du kennst doch meinen Freund Adam. Adam, der Elektrofritze. Er liebt dich sehr. Er liebt mich nicht. Er liebt dich. Aber du hast keine Zeit für ihn. Igor, bitte. Das hier ist ernst. Liebe ist auch ernst. Adam hat herausgefunden, dass Longlifer ganz unerwartet und viel zu früh sterben. Und Shortlifer länger leben, als sie dachten. Und das ist so schrecklich? Es ist das Ende jeder Sicherheit. Behalt die Pancakes im Auge. Wie kannst du dastehen und über Pfannkuchen reden? Willst du nun lernen, wie man mein Essen kocht oder nicht? Natürlich. Zufälligerweise ist nur gerade mein ganzes Leben in sich zusammengebrochen. Chloe, als ich ein kleiner Junge war, erzählten mir meine Eltern, dass unsere Familie etwas ganz Besonderes sei. Dass unsere Gene sich bis zu Abraham, Isaak und Jakob zurückverfolgen ließen. Zu lauter biblischen Longlifern also. Als wir 2042 nach Amerika kamen, war es der letzte Schrei, die persönliche Lebensdauer berechnen zu lassen. Meine Eltern brachten mich zu einem uralten indischen Doktor in der Upper West Side. Er gab mir eine Brownie. Das ist ein Schokoladenkeks aus dem 20. Jahrhundert. Und sagte, Glückwunsch, junger Mann, du wirst 104 Jahre alt. Und? Warst du nicht wahnsinnig glücklich? Meine Eltern planten eine glanzvolle Zukunft für mich. Du weißt schon, jedes Jahrzehnt eine neue Karriere. Ich hatte aber ganz andere Vorstellungen. Und was für welche? Ich sagte mir, Igor, lebe dein Leben so, dass es keinen Unterschied macht, ob du mit 30 stirbst oder mit 104. Seit ich 17 bin, spiele ich im gleichen Quartett Violine. Jedes Jahr im Januar fahre ich nach Miami Beach und sitze am Strand. Und jedes Mal denke ich, wärst du besser in New York geblieben. Jedes Jahr im April bin ich eine Woche in Paris. Ich sitze in Cafés und freue mich, in Paris zu sein. Im Winter lese ich Tolstoi, im Sommer Proust. In Kunstgalerien wird mir schwindelig. Internet langweilt mich. Aber ich weiß. 21. Jahrhundert. Lauter irrsinnig moderne Ideen. Alles sehr fancy, schmancy. Umschulungen für Longlifer. Lebe länger, lebe besser. Meine Mailbox ist voller Werbeprospekte. Ich bin zu beschäftigt, um sie zu lesen. Wäre es dir dann völlig gleichgültig, wenn du morgen sterben würdest? Naja, begeistert wäre ich nicht. Aber ich würde mich auch nicht betrogen fühlen. Ich weiß einfach nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Apfelsauce oder Creme Fraiche? Soll das eine Art Metapher sein? Behalt die Pancakes im Auge. Goldbraun! Oh, sie hat es tatsächlich geschafft, dass ich das noch erleben darf. Hallo, Niki. Hä? Was? Muss ich dich kennen? Adam Winters. Ach so. Hi, Adam. Niki, ich muss dringend etwas mit dir besprechen. Und? Ich meine, was? Letzte Nacht, kurz bevor ich dich getroffen habe, ist ein alter Freund von mir gestorben, ein Longlifer. Einfach so, ohne Vorwarnung. Wow. Hatte der so eine fiese kosmetische Transplantation, wo sie dir das Gesicht von dem Teen in den Kopf pflanzen und mittendrin ist er abgenippelt? Er ist während eines vorzüglichen Dinners gestorben. Ist ja abgefahren. Willst denn Saft? Sieht aus wie Tomatensaft, ist aber Ananas. Was? So ein Durchknaller-Drink soll die Sinne verwirren. Ist nicht übel. Und? Merkst du's? Bongo Bongo, ne? Nein. Ist was für Shortlifer. Ich steh drauf. Niki, hör mir zu. Die Sache ist die. Du wirst vielleicht ein wirklich reifes Alter erreichen. Red keinen Scheiß. Mein verstorbener Freund, er war nicht der Einzige. Es kann gut sein, dass das gesamte System defekt ist. Du siehst also, es gibt keinen Grund, deprimiert zu sein. Ich bin überhaupt nicht deprimiert. Ich meine, was ist denn das, deprimiert? Niedergeschlagen. Ich finde, du solltest längerfristige Pläne machen. Oh nein, nein. Das ist nicht so schlimm, nur mal angenommen. Du solltest lernen, wie man seine Zeit richtig einteilt, dir ein paar praktische Fähigkeiten aneignen, lernen, dem Drang nach prompter Bedürfnisbefriedigung zu widerstehen, Triebaufschub zu leisten. Ich krieg keine Luft mehr. Hier, trink einen Schluck. Ich wollte dich nicht erschrecken. 4 Jahre, Alter. Seit 4 Jahren bereite ich mich jetzt jedes Jahr aufs Todsein vor. Und jedes beschissene Silvester sitze ich auf dem Dach von irgendeiner Absteige, stoned und so, bis zum Anschlag. Komm, ich kenne Leute, die dir helfen können. Und? Ich meine, wer? Lauter Experten können dir auf speziellen Gebieten raushelfen. Ich halte das nicht mehr aus. Jedes Mal, wenn dieses verdammte Ding piepst, ist schon wieder eine nichtsahnende Seele unerwartet gestorben. Ja, ich weiß. Und der universelle Unsicherheitsquotient steigt exponentiell. Aber die Auflistung der wichtigsten Daten ist notwendig. Wer ist das denn? Sanja ist Genetiker, Psychoanalytiker und ein begnadeter Gärtner. Er listet gerade unerwartete Todesfälle in der ganzen Welt auf. Wow! Was? Und das ist Chloe, Reiseberichterstatterin, Politikwissenschaftlerin und Sozialhistorikerin. Chloe, das ist Niki. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit, neue Leute kennenzulernen. Ist Chloe sowas wie deine Freundin oder so? Tja, Freundin. Klassischer Euphemismus aus dem 20. Jahrhundert. H-Moll. Bitte? Dein Computer, er piept in H-Moll. Das ist Igor, seines Zeichens virtuoser Violinist, äußerst bewandert in der Kunst der jüdisch-aschkenasischen Cuisine. Geil! Und? Was soll ich hier? Also, ich habe dieses Treffen hier anberaumt, weil ihr bis jetzt die einzigen Menschen in Manhattan seid, die von dem jüngsten Anstieg der unerklärlichen Sterblichkeit wissen. Hä? Was sagt er? Die Verfallsdaten sind Bongo-Bongo. Meine Kollegen haben mich gebeten, euch dringend zu raten, die Informationen vertraulich zu behandeln. Igor hat niemandem was erzählt, oder, Igor? Wem sollte ich davon erzählen? Niki wird es auch nicht weiter sagen, oder Niki? Hä? Wem jetzt was weiter sagen? Bei Niki ist das Geheimnis gut aufgehoben. Ja, also, das System, mit dem wir die Bevölkerung in Short-, Mid- und Long-Lifer kategorisieren, scheint vollständig zusammengebrochen zu sein. Wie viele Jahre habe ich noch? Mehr will ich ja gar nicht wissen. Ich fürchte, das entzieht sich unserer Kenntnis. Das H-Moll hat aufgehört. Soll das eine Art Metapher sein, oder was? Der Computer. Tja, ich glaube, der ist wohl irgendwie hinüber, was? Vielleicht ist die Sicherung durchgebrannt, Adam? Das Betriebssystem tut's noch. Ich habe keinen Zugriff mehr. Auf gar nichts. Vielleicht braucht ihr irgend so einen Elektrofritzen oder sowas. Niki, ich bin ein Elektrofritze. Ups. Ich meine, tut mir total leid. Und mir tut total leid, dass ich dieses Ding einfach nicht... Gut gemacht, Adam. Ich habe gar nichts getan. Wir haben dich freundlich gebeten, deine Finger davon zu lassen. Stattdessen hast du 4 weiteren Personen davon erzählt. Aber es blieb mir doch nichts anderes übrig. Wenn du so weitermachst, werden wir dich liquidieren. Genauer gesagt, einzementieren. Du wirst bei den Fischen schlafen. Geil! Wie im Film. Adam kann den Absender herausfinden. Na klar. Verdammt, wieder nichts. Warte, Chloe. Warte doch. Warte, Adam! Was für ein erquickliches Zusammensein. Mach dir keine Sorgen, Niki. Ich bring dich nach Hause. Vielleicht hat Adam recht. Vielleicht sterbe ich ja doch nicht. Ich meine, nicht jetzt, so in nächster Zeit. Kann mir einer von euch vielleicht zeigen, wie man dem Drang nach prompter Bedürfnisbefriedigung widersteht? Sanja ist da ganz groß drin. Und du? Vielleicht kannst du mir zeigen, wie man kocht und so. Ich meine, Eier und Avocados halt. Und Pepsi. Für beide Geschlechter gab es im 20. Jahrhundert zahlreiche Ratgeber, in denen nachzulesen war, wie man sich bei besagten Verabredungen dem anderen Geschlecht am vorteilhaftesten präsentiere. In den entscheidenden Phasen der Verabredung imitierten Männer oftmals die verwegene Lässigkeit eines Humphrey Bogart, während Frauen sich um die Grazie und den Charme Catherine Hepburns bemühten. Meine Lieblingsschauspielerin. Du meinst Audrey Hepburn. Ich sagte Catherine. Wider than a mile, I'm crossing you in style. Willst du jetzt diesen Job oder nicht? Ich liebe deine Arbeit. Nur zu. Chloe? Adam auf Bildschirm 1. Sag ihm, ich bin beschäftigt. Er sagt, es sei sehr wichtig. Also gut. Fein hoch. Chloe, du kannst nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Glaub mir, Adam. Und wenn ich noch 80 Jahre hätte, ich würde sie ganz bestimmt nicht mit dir verbringen. Das meinst du nicht ernst? Ich bin ein elitärer Snob, verstehst du? Ich würde mich nie mit jemandem einlassen, der sich selbst als ganz gewöhnlichen Elektrofritzen beschreibt. Ich habe hier ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, das ich dir gern zeigen würde. Was ist mit diesem Punkrocker-Mäuschen, das du zu Sanja geschleppt hast? Sie heißt Niki und sie brauchte dringend Hilfe. Ich stehe hier vor deinem Büro, darf ich hochkommen? Eine hirnlose Shortlifer-Mieze, die seit neuestem vielleicht unsterblich ist. Genau das Richtige für dich. Dieses Relikt wird dich wirklich interessieren. Danke. Spar dir deinen Dank. Das Genauigkeitsprinzip oder Wer weiß wann, Teil 1 des Hörspiels von Marcy Kahan. Übersetzung Mariana Lecki mit Angelika Domröse, Svea Timander, Otto Sander, Ralf Schermoli und vielen anderen. Komposition Stan Regal, technische Realisation Jonas Bergler, Regie Klaus Wirbitzki. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2000, Dramaturgie Angela Di Ciria Kusustorf.